brachen mit den vorherrschenden Normen, begaben sich auf die Suche nach neuen Betätigungsfeldern und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Das brachte die Zeit mit sich. Die Industrialisierung, Mechanisierung, die neue Stellung der Frau. Das Tempo einer wirtschaftlichen Entwicklung, an der auch die künstlerische nicht spurlos vorbeiging. Alte Konventionen sollten und mussten aufgebrochen werden und die Vorreiter konnten nur Künstler und Künstlerinnen sein. Aber die Frauen hatten es in jeder Hinsicht weitaus schwerer als die Männer, mit gesellschaftlichen Normen zu brechen, sich aus dem, im wahrsten Sinne des Wortes, Korsett zu befreien. Das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau macht schon einen Blick in das bürgerliche Ehe- und Familienrecht von 1902 deutlich. Das bürgerliche Gesetzbuch trat 1900 in Kraft. Der Ehemann erhielt nicht nur das Entscheidungsrecht in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten, Paragraph 1354, rechtsgültig bis 1953, er hatte auch das Recht, ein Arbeitsverhältnis der Frau ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu beenden, Paragraph 1358. Paragraph 1354. Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere den Wohnort und die Wohnung. Paragraph 1358. Hat sich die Frau einem Dritten gegenüber zu einer von ihr in Person zu bewirkenden Leistung verpflichtet, so kann der Mann das Rechtsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er auf seinen Antrag von dem Vormundschaftsgerichte dazu ermächtigt worden ist. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu erteilen, wenn es sich ergibt, dass die Tätigkeit der Frau die ehelichen Interessen beeinträchtigt. Das sind einige Gründe dafür, warum viele Frauen, mögen es Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Pädagoginnen sein, immer hinter dem Mann standen, in der für Männer gemachten Welt. Wir holen daher einige von ihnen aus dem Dunklen ans Licht. Komponistinnen und Textautorinnen, die im Genre des Kabaretts und der Unterhaltungskunst von 1901 bis 1935 tätig waren, deren Namen zu Unrecht vergessen wurden oder nie bekannt waren. Wir sind dann wir. erlaubt das zu träumen. Als ob nichts geschieht. Und sie schaut will auf ihre Seite. Heute können sie schlagen für alle Zeiten. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Der Internationale Frauentag am 8. März erinnert alljährlich daran, dass trotz gesetzlich verankerter Gleichberechtigung von Frauen und Männern und sichtbaren Erfolgen doch noch eine ganze Menge bis zur tatsächlichen Gleichstellung beider Geschlechter zu tun ist. Was vor über 100 Jahren mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht begann, hat heute nichts an seiner Aktualität verloren. Nur sind die Themen heute andere. Was am gravierendsten eigentlich ist, ist nach wie vor die Entgeltungleichheit, dass Frauen also immer noch weniger Geld erhalten, oft für die gleiche Arbeit oder für gleichwertige Arbeit. Und besonders erschütternd fand ich eigentlich dabei Zahlen, die vor ungefähr einem Jahr im ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung auftauchten. Da hatte man mal das Einkommen von Frauen nicht nur über die Berufsphase, sondern über den Lebensverlauf sich angeguckt. Und da war also das Einkommen der Frauen weniger als die Hälfte von dem, was Männer in ihrem Leben zur Verfügung hatten. Und das fand ich schon erschütternd. Das kommt also zum Teil eben durch Erziehungszeiten. Und wenn ich eben im Leben schon weniger verdient habe durch Teilzeit oder so, dann ist natürlich auch die Rente geringer. Na, also das ist schon eine erschütternde Zahl. Das fällt mir also sofort ein, was ich auch nach wie vor sehr schade finde, wenn ich gucke in Führungspositionen, sei es also in der Wirtschaft, aber auch in den Parteien. Wenn ich also sehe, wer sich in der Kommunalpolitik engagiert, da wünsche ich mir also eine wesentlich höhere Anzahl von Frauen. Aber wir sind ja gerade jetzt dabei, die Kommunalwahlen vorzubereiten. Und wenn ich dann so gucke, wie die Listen der einzelnen Parteien besetzt sind und wer da Spitzenkandidaten und nicht Spitzenkandidatinnen sind, da sind wir noch weit von Gleichberechtigung entfernt. Das wäre jetzt so spontan, was mir einfällt. Könnte jetzt eine ganz lange Liste aufzählen, aber das sind so zwei Felder. In Deutschland hat der Frauentag eine bewegte Geschichte hinter sich, war er in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 offiziell aufgrund seiner sozialistischen Herkunft verboten, wurde er im geteilten Deutschland unterschiedlich gefeiert. Während er in der DDR ideologisch geprägt war, entfaltete sich in der BRD erst Ende der 60er Jahre eine neue Frauenbewegung. Die UN erklärte im Dezember 1977 den 8. März zum Internationalen Frauentag. Nach der Wende setzten sich die Frauen mit verschiedenen Aktionen für mehr Rechte und Gleichberechtigung im Beruf ein. Und was ist in diesem Jahr geplant? Ja, also unsere Hauptaktion ist natürlich die, der 8. März ist dieses Jahr Samstag und wie gesagt, unsere Stadt wird sicherlich sowieso im Ausnahmezustand sein, weil ich hoffe, dass ganz viele Menschen im Rahmen der Menschenkette zeigen, dass wir also mit der Neonazi-Demonstration in unserer Stadt nicht so einverstanden sind. Da droht es natürlich, dass der Frauentag ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Deshalb haben wir uns eine kleine Besonderheit einfallen lassen. Wir werden nicht in der Menschenkette stehen, sondern wir laden Menschen ein, an unserer Frauentags-Kaffeetafel innerhalb der Menschenkette zu sitzen. Und wir haben es uns vorgenommen als Dessau-Roßlauer Stadtfrauenrat, Frauen, die also bei uns zu Gast sein wollen, an der Kaffeetafel an diesem Tag zu bewirten und natürlich gleichzeitig uns als Akteure des Stadtfrauenrats da auch vorzustellen. Das ist die Hauptaktion, die läuft also am Samstag, dem 8. März von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. In der Kavalierstraße, so auf Höhe des Stadtparks, wird man uns finden. Sicherlich deutlich sichtbar mit unseren Festzeltgarnituren und netten Kaffeekränzchenrunden. Kultur soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Unsere Kulturveranstaltung vom Stadtfrauenrat und die ich mitveranstaltet habe, findet am 7. März, am Freitag ab 16 Uhr im Kiez Café und danach im Kiez Kino statt. Wir schauen uns gemeinsam den Film Die mit dem Bauch tanzen an und wollen uns vorher darauf ein bisschen einstimmen bei orientalischem Gebäck, Kaffee und auch einer kleinen Bauchtanzvorführung, damit wir dann mit viel Spaß und Freude hinterher uns den Film anschauen können, der, glaube ich, auch ganz lustig sein soll. Daddy's girl. dich auch so. Es regt viel, es regt wenig. Ich bin in Russland aufgewachsen und in Russland Weltfrauentag ist ein verbreitet gefeierter Feiertag. Die Männer und die Kinder verwöhnen die Frauen, so nicht nur Ehefrauen, sondern Schullehrerinnen, Schulkolleginnen und Freundinnen und unbekannte Frauen bekommen auch viele Glückwünsche. Für mich persönlich ist ein wichtiger Tag. Ich bekomme von meinem Mann auch immer die Blumen an diesem Tag, obwohl ich nicht mehr in Russland wohne und ich vermisse das ein bisschen. Und die Frauen bekommen einfach viele Mimosen oder Tulpen. Es ist der erste Frühlingsfeiertag in Russland. Das ist wie ein Vorsage sozusagen. Für mich persönlich, Weltfrauentag ist ein wichtiger Tag. Und für mich auch, es hat nichts mit dem Kampf der Feministin zu tun. Ich denke, es geht vor allem um Gleichberechtigung. Und das ist eigentlich eine Sache, die nicht nur Frauen betrifft, sondern einen Mensch überhaupt. Für mich ist in dem Tag der Frau das Wichtige daran, dass jeder Mensch Möglichkeit hat, sich selber zu sein und sich selber zu werden. Und das fängt wahrscheinlich eben schon mit der Erziehung und Begleitung von Mädchen und Buben an. Und wenn man jetzt so ein bisschen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft schaut, dann ist es eben leider schon so, dass Frauen weniger Chancengleichheit haben. Und darum denke ich, braucht es den Tag nach wie vor. Schön, ich finde jetzt, bei den Wahlen das Mal hat es geheißen, bei der Analyse, es sei tatsächlich in der Zwischenzeit so, dass wenn sich Frauen aufstellen lassen, dass sie nicht weniger gewählt würden. Also da hat sich doch schon etwas zu tun, denke ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen bessere Menschen sind. Männer auch nicht. Sie sind einfach anders. Und das finde ich wichtig, dass andere Denken, Handeln, Empfinden von den Frauen einfach drin ist in den Entscheidungen, die Wirtschaft, Politik und Kirche fällen. Und ja, also ich hätte da keine Angst, dass sie das besser oder schlechter machen, sondern jeder Mensch kann dann seine Talente und Begabungen eben ausleben und entwickeln. Das fände ich spannend, gerade auch in der Kirche. Ich fände es noch interessant zu schauen, was für Priesterinnen als die katholischen Frauen würden. Und dann sagt man dann ja, ob das gut ist oder schlecht. Und das hängt wahrscheinlich nicht daran ab, ob es eine Frau ist oder ein Mann, sondern ob der Mensch die Begabung und das Talent hat oder nicht. Niemandsland, Terve Ningu, Radio Barcelona, 91.4. Das Frauenhaus Liechtenstein hat als Hauptaufgabe, gewaltbetroffene Frauen und ihren Kinderschutz und Beratung anzubieten. Und zwar bieten wir das 24 Stunden, das heisst Tag und Nacht, 165 Tage im Jahr. Gewalt betroffen heisst von häuslicher Gewalt betroffen, sei das körperliche Gewalt, sei es psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, soziale Gewalt oder finanzielle Gewalt. Unser Hauptziel ist, dass gewaltbetroffene Frauen gewaltfreies Leben führen können mit ihren Kindern. Und ganz egal, welcher Weg, dass sie sich da entscheiden. Das kann auch manchmal in ganz, ganz kleinen Schritten sein. Es kann auch möglich sein, dass sie sich nach dem Frauenhausaufenthalt für ein ganz eigenständiges Leben entscheidet. Oder es kann auch sein, dass sie sich entscheidet, zurück zum Partner zu gehen. Das Ziel ist wirklich, dass sie das gewaltfrei machen kann. Und dass sie selbstbestimmt kann sein, dass sie entscheidet, was sie will, was ihren Weg für sie und für ihre Kinder das Richtige ist. Und da sind wir einfach da, um sie auf ihrem Weg zu begleiten, sie zu beraten und sie so weit wie möglich zu unterstützen. Masha Kaleko ist allen Literaturfreunden und Kennern als Schriftstellerin bekannt. Sie gehörte seit der Zeit ihrer ersten Veröffentlichungen in der Vossischen Zeitung zur literarischen Bohème, die das romanische Café bevölkerte. Zu ihrem Freundeskreis und Bekanntschaften zählten Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Walter Mehring, Klabund, auch Else Lasker-Schüler. Die Chansontexte von Masha Kaleko, die sie für das Berliner Küka, Künstlercafé, auch als Künstlerkabarett bekannt, schrieb und die von Edmund Nick und Günter Neumann vertont wurden, sind zu Unrecht teilweise in Vergessenheit geraten. Eines lässt sich nicht bestreiten. Jede Sache hat zwei Seiten. Die der anderen, das ist eine. und die richtige Seite deine. Solche selbstironischen Verse sind charakteristisch für diese Dichterin vom Orden der lustig hüpfenden Träne, den Paul Klee einst gerne gegründet hätte und dessen jüngste Repräsentantin in jenen Jahren des Kurt Tucholsky, Walter Mehring und vieler anderer, Mascha Kaleko war. Sie weiß auf alles eine Antwort. Laufmaschen, Halsweh, Eifersucht und billige Cafés. Nichts ist ihr fremd. Sie reimt. Und das klug und mit Verstand. Sie ist eine Philosophin der kleinen Leute, vergaloppiert sich nie, trotz Sentimentalität. Nie ist sie süßlich verlogen, nein, eher herb und sehr gescheit. Am 31. Juli 1928 heiratete sie den Journalisten Dr. Saul Aaron Kaleko und bald darauf wurden die ersten zwei Gedichte von ihr im Querschnitt veröffentlicht. Zwischen zwei Fenstern, 1929, und Mariechen schreibt, 1930. Beide schrieb sie im Berliner Dialekt. Ab 1930 erhielt sie die Möglichkeit zu publizieren, und zwar in den bedeutendsten Blättern der damaligen Zeit. Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1928 in Berlin 147 Tageszeitungen erschienen, so muss die Leistung in der Vossischen Zeitung, dem Berliner Tageblatt, dem Querschnitt, im Simplicissimus und in der Weltbühne zu publizieren, besonders hoch gewertet werden. Großverlage, die neben Tageszeitungen auch Zeitschriften verlegten, illustrierte Boulevardzeitungen, Magazine, sind Mosse, Ullstein und Scherl. Durch die Veröffentlichungen werden auch Thomas Mann und Hermann Hesse auf sie aufmerksam. Und beide prägten für Mascha Kaleko den Begriff Mokant, was so viel wie sich lustig machen heißt. Ebenfalls ab 1930 wirkte Mascha Kaleko beim Rundfunk und im Kabarett Küka mit und war Stammgast im Romanischen Café, im Freundeskreis mit Claire Waldoff, Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Karl von Ossietzky und verschiedenen anderen. Im Küka in der Budapester Straße trägt Mascha ihre Gedichte vor. Aber sie ist keine Schauspielerin. Sie ist schüchtern und hat Hemmungen vor dem Publikum. Sie überlässt die Interpretation ihrer Gedichte und Chansons lieber professionellen Kabarettistinnen wie Rosa Valetti, Claire Waldoff, Annemarie Hase und Tatjana Seiß. Im Januar 1937 wurden ihre Bücher laut Verfügung in die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums aufgenommen. Die ganze Nacht hindurch hat's geregnet. Mir ahnte gleich, der Tag fängt nicht gut an. Am Mittag kam vom Steueramt der Mann. Und dann am Abend bin ich dir begegnet. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Du hast dich sehr verändert in den Jahren. Auch ich hab zwischendurch sehr viel erfahren. Mein Optimismus trat in Ruhestand. Was ich so treibe, nicht sehr viel. Man trottet so nach und nach sein kleines Pensum ab. Und meine Träume hab ich eingemottet. Ich wuchs heraus, nun sind sie mir zu knapp. Du fragst so viel, ob ich jetzt glücklich sei, ob ich verliebt sei, wie es sonst mir ginge. Ich frage nichts, dein Blick sagt mancherlei. Es war einmal, doch das sind tote Dinge. Bist du Prokurist und hast zwei Kinder? Dein Lebenswandel ist korrekt, banal. Du hattest einst ein anderes Ideal. Doch dieses scheint vernünftig und gesünder. Ich sehe dich, vergangene schöne Jahre. Und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare. Was übrig blieb von unseren großen Zielen, ist jetzt Gerümpel und nicht aktuell. Ich denk an Gottes sogenannte Mühlen. Sie mahlen doch zuweilen ziemlich schnell. Schlafen eng verschlungen. Müde bin ich sehr vom Wachen, einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als noch mein Traum mit sich und mir gerungen. Es öffnen Blumen sich vor allen Quellen und färben sich mit deiner Augen immortell. Sieben Sternen schon und Liebe eingehüllt, spät in mein Zelt. Es steigen Monde aus verstaubten Himmelston. Wir wollen wie zwei seltene Tiere Liebesruhen im hohen Rohre hinter dieser Welt. Die Straßen gähnen müde und verschlafen. Wie ein Museum ist stumm, ruht die Fabrik. Ein Schuh träumt von einem Paragraphen und irgendwo macht irgendwer Musik. Mascha Kaleko im Niemandsland. Eine Sendung bei Contrabanda in Barcelona. 91,4 FM. Im September 1938 emigrierte sie nach massiven Übergriffen durch die SS mit ihrem zweiten Mann, dem Kantor der jüdischen Gemeinde, Komponisten und Musikwissenschaftler Chemio Wienerwehr und dem gemeinsamen Sohn nach New York. Mascha Kaleko suchte intensiv Kontakte und verschickte viele ihrer Gedichte, so auch an Albert Einstein. Dieser schrieb am 17.12.1949 an Mascha Kaleko: Sehr geehrte Frau Kaleko, ich habe Ihre Gedichte mit wirklicher Bewunderung gelesen. Sie haben mir solchen Eindruck gemacht, wie weniges aus unserer Zeit. Ich kenne die Tücke des Reimens aus eigener primitiver Erfahrung und fühle dadurch besonders intensiv die Grazie und Treffsicherheit ihres Ausdruckes. Freundlich grüßt sie ihr Albert Einstein. Auf einen Kaffeetisch gekritzelt. Ich bin das lange Warten nicht gewohnt. Ich habe immer andere warten lassen. Nun hock ich zwischen leeren Kaffeetassen und frage mich, ob sich dies alles lohnt. Es ist so anders als in früheren Tagen. Wir spüren beide stumm, das ist der Rest. Frag doch nicht so. Es lässt sich vieles sagen, was sich im Grunde doch nicht sagen lässt. 00:30, so spät. Die Gäste sind zu zählen. Ich packe meinen Optimismus ein. In dieser Stadt mit 4 Millionen Seelen scheint eine Seele ziemlich rar zu sein. 1960. Ihr Comeback sollte auch öffentlich dokumentiert werden. Die Akademie der Künste in Berlin beabsichtigte, ihr den mit 4000 D-Mark dotierten Fontane-Preis zu verleihen. Mascha Kaleko lehnte es aber ab, diesen Preis aus den Händen Holthusens entgegenzunehmen. Der Essayist Hans Egon Holthusen, Direktor der Sektion für Dichtung der Akademie und zugleich Mitglied der Jury des Fontane-Preises, hatte jahrelang der SS angehört. Nun, dieses dritte Jahrzehnt unseres sonderbaren 20. Jahrhunderts, das war schon eine springlebendige Zeit, insbesondere wenn man damals jung und ahnungslos hineinsprang in den Strudel des literarischen Lebens von Berlin um 1930. Wer von uns ahnte wohl damals, dass die paar leuchtenden Jahre vor der großen Verdunkelung schon nach lumpigen 20 Jahren zu einer Art goldenem Zeitalter avancieren würden? Seit 100 Jahren gibt es den Frauentag und genauso lang, wenn nicht länger, gibt es die Forderung, dass Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleich entlohnt werden sollen wie Männer. Die Forderung ist nach wie vor unerfüllt. Männer verdienen in vielen Bereichen immer noch mehr als Frauen und das finde ich skandalös. Ich möchte endlich erleben, dass sich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern schließt. Jahre Frauentag. Es ist viel passiert, noch nicht genug. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Aus meiner Sicht muss das weibliche Prinzip vor allen Dingen noch in den Chefetagen der Unternehmen Einzug halten. Es gibt gerade dort sehr, sehr viel zu tun. Es gibt schon viele Bestrebungen von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Wir können nicht aufhören, wir müssen weitermachen. Ich persönlich habe und hatte das große Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo es keine geschlechtlichen Unterschiede gab und gibt. Meine Mutter ist so stark wie mein Vater und umgekehrt und für mich ist das eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ich finde es toll, dass wir 100 Jahre Frauentag feiern, finde es andererseits aber schade, dass wir das nicht 365 Tage im Jahr praktizieren. Thank you. der Weltfrauentag für Sie? Es geht um die Rechte der Frauen, weil es noch sehr viele Länder gibt, wo die Frauen halt überhaupt keine Rechte haben und auch halt unterdrückt werden. Und finden Sie, das ist ein wichtiger Tag? Ja, finde ich. Hat der Weltfrauentag eine Bedeutung für dich? Nein, weil ich den Tag auch nicht wirklich kenne. Was für eine Meinung haben Sie zum Weltfrauentag? Positive und teilweise, was noch nachgebessert werden muss, was die Lohnberechtigung betrifft. Ja, und es wird viel getan für die Menschenrechte und da wir auch freie Wahl haben wie die Männer, ja, mit Rechte und Pflicht, auch mit Beruf und mit Finanzen. Aber was noch teilweise hinterherhinkt, viele, die heutige Generation von jugendlichen Mädels, ja, die setzen mit Emanzipation nicht richtig auseinander und kehren teilweise in die alte Rollenmuster zurück. Hoy, un Niemandsland de mujeres en Contrabanda FM. Infatigables y creativas. Otro 8 de marzo. Otro 8 de marzo contra 10.000 años de discriminación, represión, exclusión y robo de dignidad. Por la igualdad, la equidad, la participación, el bienestar, la solidaridad y también el derecho al descanso. Y no solo para las mujeres. Niemandsland de mujeres en Contrabanda FM. Ich war schon gespannt, darauf Gesicht zu sehen. Dann saß du zu mir und konntest nichts verstehen. Als ich meiner Augen sicher war, sah ich etwas weiter. Doch meine eigenen Blicke täuschen mich. Ich sehe was, was du nicht siehst, entwickelt sich mehr zu dem Spiel, das es auch noch ist, jedem seine Einsicht. Ich bin auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das, was Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Steht sie noch davor, dann wollen wir uns wiedersehen, zu zweit bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und sollte dir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Hallo, meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie alle zum zweiten Teil des heutigen Niemandslandes willkommen. Es ist Samstag, der 8. März 2014. Wir von Contrabanda sind ein freies Kommunikationsmedium. Frei bedeutet Händler, Finanzmarktagenten, Politiker, Büttel, Landvögte, Zinsmarder, Frohnherren, Frauenunterdrücker müssen draußen bleiben. Wir sind nicht kommerziell und keiner politischen Zensur unterworfen, außer der in unseren eigenen Köpfen natürlich. Deshalb begrüße ich alle ehrlichen und hart arbeitenden Frauen und Männer. Aber auch alle netten Faulpelze seien mir willkommen, solange sie nur ihre Mitmenschen mit Respekt und Freundlichkeit behandeln und ab und zu ein fröhliches, freches Liedchen pfeifen. Ferner begrüße ich alle Niemandsland-Bürgerinnen, deren Mutterland der Planet Erde und deren Rasse die große, bunte Menschheit ist. Willkommen. Beginnen wir die heutige Katastrophensektion mit einem Kommentar: Gewalt gegen Frauen, Gefühl und Geld. Dazu schreibt die Taz am heutigen Samstag: Gewalt gegen Frauen ist keine Ausnahme. Sie findet in Europa und auch in Deutschland massenhaft statt und fast niemand möchte sie wahrhaben. Das wäre dann doch mehr als gedacht. Jede dritte Frau in der EU hat seit ihrer Jugend körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. 5% davon sind vergewaltigt worden. Gewalt gegen Frauen, ist das nicht das uralte Thema der verstaubten Frauenbewegung? Sicher. Doch dank der EU ist es nun kein Nischenthema mehr und wieder brandaktuell. Alle großen Medien berichten und berichteten prominent von der bislang größten Studie, die 42.000 Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren in Europa befragt hat. Das Ergebnis ist bitter. In Deutschland berichten 35% davon, Gewalt erfahren zu haben. Das übersteigt den Durchschnitt knapp. Die niedrigste Rate wurde mit 20% in Polen ermittelt, die höchste in Dänemark mit 52%. Den Forscherinnen zufolge weist das aber nicht unbedingt darauf hin, dass es in diesen Ländern mehr Übergriffe gäbe. Es würden jedoch mehr zur Anzeige gebracht. Über erfahrene Gewalt zu sprechen ist schwer. Denn noch immer greift fast automatisch der Mechanismus der Schuldumkehr. So richtet sich die erste Frage zumeist an die attackierten Frauen. Hast du provoziert? 70-80% der Täter kommen aus dem sozialen Umfeld, aus der Familie, dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Anders als die bürgerliche Moral es erzählt, werden Frauen und Mädchen nur äußerst selten vom schwarzen Mann auf der Straße bedroht. Stattdessen nutzen die fraglichen Täter die persönliche Beziehung, um der Frau ihren Willen aufzuzwingen. Je emanzipierter eine Gesellschaft ist, desto weniger tabuisiert sie die stattfindenden Übergriffe gegen Frauen. Sie adressiert stattdessen die Aggressoren. Hast du geschubst, festgehalten, geschlagen, geschrien, sie gegen ihren Willen penetriert? Sie akzeptiert das Stereotyp vom Mann als triebgesteuert nicht. Denn bei Gewalt geht es eben nicht um Erotik, sondern um Macht und deren Missbrauch. Also um eine kriminelle Handlung. Die deutsche Rechtslage ist vergleichsweise gut. Nicht fehlende Gesetze, sondern die Kultur des Schweigens und des Wegsehens ermöglicht es, dass Gewalt so selten thematisiert wird. Diese Kultur hat eine lange Geschichte, die direkt in unsere Gegenwart hineinreicht. So wurde erst 1997 Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat. Der CDU-Abgeordnete Wolfgang von Stetten verkündete 1995 repräsentativ für weite Teile der Republik: Zum ehelichen Leben gehört auch die Unlust des Partners zu überwinden. Der Ehemann ist nicht darauf aus, ein Verbrechen zu begehen. Manche Männer sind einfach rabiater. Ja, ein Christdemokrat hat das gesagt. Da sind wir 20 Jahre später theoretisch schon weiter. Kein Politiker würde heute noch so brutal, dumm, machistisch und offene Worte finden. Beziehungsweise in der Öffentlichkeit von sich geben. Finden natürlich in der Kneipe. Doch die Sexismusdebatte, die sich vor einem Jahr anlässlich des Übergriffs durch den FDP-Politiker Rainer Brüderle entspann, offenbarte, dass es noch immer keine Selbstverständlichkeit ist, auch nur zwischen Flirt und Anmache unterscheiden zu können. Auch dieses Nichtwissen ist Teil einer Kultur, die Gewalt gegen Frauen vertuscht und damit unter der Hand duldet. Die Zahlen der Studie widerlegen die Annahme, in Deutschland sei körperliche Selbstbestimmung, also Gleichberechtigung, längst Fakt. Das gleiche gilt natürlich für Europa. Was tun? Es bleibt folgender Dreiklang: Wütend werden, solidarisch sein und Geld in die Hand nehmen. Denn ein Kulturwandel ist gratis nicht zu haben und er braucht die Energie der Gefühle. Die Linken und Liberalen haben sich in den letzten Jahren allzu sehr auf den Bereich der Gesetze und auf Debatten um Rechte zurückgezogen und da ja auch einiges bewirkt. Doch das reicht nicht. Es braucht die Emotionen, dazu gehören Empathie und auch die Wut. Gleichzeitig sind Töpfe vonnöten, die Studien und andere Aufklärungs- und Betreuungsmaßnahmen finanzieren. Die EU beginnt nun ihren Wahlkampf. Das ist eine prima Gelegenheit, Politikerinnen und ja, auch Politiker danach zu fragen, was sie konkret gegen die Gewaltepidemie unternehmen wollen und wie viel Geld ihnen der Schutz von Frauen über Betroffenheit hinaus wert ist. Ich verlasse soeben einen Kommentar von Ines Kappert, die ist Ressortleiterin im Meinungsressort von der Tageszeitung Die Taz zum Thema Grundrechte EU und Gewalt gegen Frauen. Werfen wir einen Blick auf die Frauenzeitschrift Emma. Frauenkampftag, 8. März von Berlin bis Istanbul, steht da auf der Internetseite ganz groß. Emma schreibt doch eine Formel, da steht Welt plus Feminin plus Sprachrohr ist der 8. März 2014. Allerorten ist mal wieder Frauentag, vom Sektempfang im Rathaus bis zum Frauenkampftag in Berlin oder zur Frauennachtdemo auf dem Taksimplatz in Istanbul. Die Berlinerinnen rufen zu bundesweiten Demos auf. Die Istanbulerinnen hoffen, nicht wieder Opfer von Erdogans Sonderkommandos zu werden. In Berlin geht es schon am 7. März los, also gestern Abend ging es da los mit einem feministischen Stadtrundgang und einem Crashkurs in Selbstverteidigung. Dann am heutigen Samstag um 13 Uhr, also etwa in 2 Stunden, am Bahnhof Gesundbrunnen und dann ab 16 Uhr Abschlusskundgebung mit Konzert Soke Doktorella Lilith 9 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Die Liste der Aufrufenden ist lang, von Frauengruppen und linken Organisationen bis hin zu Individuen. In Istanbul, wie gesagt, ist ein nächtliches Treffen auf dem Taksimplatz geplant. Martina Geizig von der Lila Dach Frauenhaus Stiftung hat Emma gebeten, die Veranstaltung anzukündigen, damit die Frauen nicht wieder so leicht namenlose Opfer von Prügelkommandos werden können. Martina schreibt, als Frauen, die in der Türkei leben, erheben wir seit 11 Jahren an jeder 8. März Nachtdemonstration unsere Stimmen auf der Straße gegen Patriarchat, Gewalt von Männern, Sexismus, Heterosexismus, Kapitalismus, Militarismus und Krieg. Seit dem vergangenen 8. März bis heute haben wir ein Jahr hinter uns gebracht, in dem die Repression gegen Frauen kontinuierlich zugenommen hat. In der Türkei werden jeden Tag 3 Frauen ermordet. Mörder und Vergewaltiger gehen straffrei aus. Die Regierungspartei AKP hat uns das Recht auf Abtreibung aus den Händen genommen. Der Zugang zu Verhütungsmitteln wurde eingeschränkt. Die Regierung bereitet Gesetze vor, die uns zu einem prekären Arbeitsleben ohne soziale Sicherheit verurteilt. Aber die Türkinnen wollen sich nicht einschüchtern lassen. Martina. Trotz der zunehmenden Repression werden wir nicht darauf verzichten, gegen Männerherrschaft zu kämpfen und Widerstand zu leisten. Wie die letzten 11 Jahre auch werden wir als Feministinnen am 8. März unsere Nachtdemonstration in Taksim veranstalten. Frauenkampftag in Berlin. Mo Kachi Kachin Chigi Vachi Lila Dach Frauenhausstiftung in Istanbul. Komm du auch zur 12. feministischen Nachtdemo. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Bitte versuchen Sie mich im Buckingham-Palast zu erreichen und verlangen Sie die Suite Ihrer Majestät. Berlin, Washington. Nach derzeitigen Planungen wird Kanzlerin Angela Merkel am 2. Mai zu ihrem vereinbarten Besuch in die USA reisen. Die zuständigen Stellen der Bundesregierung gehen allerdings nicht davon aus, dass es dabei einen Durchbruch im Streit um ein No-Spy-Abkommen zwischen Deutschland und den USA geben wird. Dem Vernehmen nach laufen die Verhandlungen zwischen Kanzleramt und Weißem Haus zwar noch, aber die Chancen für die ursprünglich in Aussicht gestellte Vereinbarung, künftig weitgehend auf Spionage unter den beiden Partnern zu verzichten, werden inzwischen als ziemlich gering eingestuft. Obama lässt also weiter spitzeln, abhorchen, lauschen und schnüffeln. Zur Berliner Ernüchterung beigetragen hat die Haltung des französischen Staatspräsidenten François Hollande. Trotz aller Enthüllungen über die Spionage des US-Geheimdienstes NSA in Frankreich hatte Hollande bei seinem Washington-Besuch jüngst erklärt, das Vertrauen zwischen Frankreich und den USA sei wiederhergestellt. 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Tja, wenn solche Schleimer nach Washington kriechen, dann kann man noch mehr Angst bekommen. Deshalb sieht man also auch in Berlin die deutsche Verhandlungsposition geschwächt. Der Druck auf die US-Regierung und Präsident Obama habe spürbar nachgelassen. Ursprünglich war das deutsche Ziel, mindestens ein neues Kooperationsabkommen zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA zu erreichen, in dem auch Regeln für den Verzicht auf gegenseitige Spionage und Abhören von Telekommunikationswegen festgeschrieben werden sollten. Das heißt, Obama wird Angie weiter ausspitzeln, nur er wird es noch raffinierter machen, beziehungsweise seine Spitzelleute werden versuchen, es noch raffinierter zu machen, damit Angie das auch nicht merkt. Und wenn sie es doch merkt, dann kann man nichts machen. Dann ist das eben die Aufgabe der Geheimdienste. Jo. Erspart Herrn Zimmermann. Das Problem ist, wenn die Herrschaften sich nicht selbst wehren, dass sie bespitzelt werden, unsere Regierungsvertreter, die wir gewählt haben, die wir bezahlen, die wir beauftragen, dann frage ich mich, was machen die erst mit uns? Thema Diplomatie. Bleiben wir beim Thema Kanzlerin. Kanzlerin Angela Merkel wird mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping keine Gedenkstätte für Opfer des Dritten Reiches besuchen. Weder eine von der chinesischen Seite angeregte Visite des Holocaust-Denkmals, noch ein gemeinsamer Gang zur zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin, würden Teil des Programms sein, heißt es in der Bundesregierung. Man werde keinen Anlass für mögliche Propagandaaktionen in Asien geben. Die haben also Angst, dass Asien die deutsche Schande für Propaganda gegen Deutschland nutzt. Wenn Sie das wollten, könnten Sie das sowieso machen. Aber man will sich da zumindest nicht gemeinsam zeigen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, Chi wollte den Zweiten Weltkrieg zu einem zentralen Thema seines Aufenthalts in Deutschland Ende März machen. Dabei geht es dem Staatschef offenbar darum, Japan den deutschen Umgang mit dem Krieg als positives Beispiel vorzuhalten. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hatte im vergangenen Jahr das Schloss Sizilienhof bei Potsdam besichtigt. Anschließend hatte er die Potsdamer Erklärung zitiert, wonach Japan die im Zweiten Weltkrieg besetzten nordöstlichen Landesteile Chinas und Inseln wie Taiwan zurückgeben musste. In Berlin hieß es nun, Staatschef Chi könne selbstverständlich privat das Holocaust-Mahnmal oder eine andere Gedenkstätte besuchen. Die haben also Angst, dass dann Forderungen gegen Japan erhoben werden von Seiten Chinas. Bleiben wir bei einem anderen schmutzigen Thema. Es geht um einen V-Mann, den sogenannten V-Mann-Tarif, Thema Geheimdienste. Die Bundesanwaltschaft hat im Fall des ehemaligen V-Mannes des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BFV, Michael von Dolsperg, Ermittlungen aufgenommen. Am vergangenen Montag forderte Generalbundesanwalt Harald Range den BFV-Präsidenten Hans-Georg Maaßen in einem Schreiben auf, der Bundesanwaltschaft eine ladungsfähige Adresse Dolsbergs, der im Amt als V-Mann Tarif geführt wurde, zu übermitteln. Dolsberg hatte gegenüber dem Spiegel berichtet, er sei kurz nach dem Abtauchen von Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, den faschistischen Terroristen, im Jahr 1998 gebeten worden, die drei zu verstecken. Darüber habe er seinen V-Mann-Führer informiert. Der Verfassungsschutz habe ihm damals jedoch eine Absage erteilt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bestreitet den Vorgang. Wir versuchen, den Sachverhalt mit Nachdruck aufzuklären, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Die Originalakte von Tarif wurde nach Auffliegen des Terrortrios im November 2011 unter dubiosen Umständen geschreddert. Massenmedium. Stinkt also immer noch zum Himmel. Ich werde auf jeden Fall aussagen und den Sachverhalt gegenüber der Staatsanwaltschaft wiederholen, das sagte Dolsberg. Er sei auch bereit, seine Darstellung an Eidesstatt zu versichern. Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Konflikt um die Krim. Russland hat die EU und die USA mit Nachdruck vor Sanktionen gewarnt. Diese würden nicht ohne Antwort bleiben, hieß es aus Moskau, und letztlich der EU schaden. Auf der ukrainischen Halbinsel Krim steigen die Spannungen, seit prorussische Truppen vor einer Woche faktisch die Kontrolle übernommen haben. Beratungen über Krim-Krise. US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel haben die Intervention als Bruch des Völkerrechts kritisiert und den Rückzug russischer Einsatzkräfte gefordert. Das teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat der beiden Politiker mit. Zudem müssten Menschenrechtsexperten Zugang zur Krim bekommen und ein direkter Dialog zwischen Moskau und Kiew vermittelt werden. Passagierflugzeug von Malaysia Airlines vermisst. Die Boeing 777 aus Kuala Lumpur hätte bereits vor mehreren Stunden in Peking landen sollen. An Bord seien 239 Menschen, erklärte die südostasiatische Fluggesellschaft. Erdogan droht YouTube und Facebook zu sperren. Der türkische Ministerpräsident sagte in einem Fernsehinterview, die Internetdienste würden von politischen Feinden missbraucht. Auf YouTube waren Mitschnitte von Telefonaten Erdogans aufgetaucht, die ihn in einer laufenden Korruptionsaffäre belasten. Paralympics in Sochi eröffnet. Insgesamt nehmen etwa 550 Athleten aus mehr als 40 Nationen teil. Deutschland geht mit 13 Sportlern an den Start. Die ukrainische Mannschaft war bei der Eröffnungszeremonie aus Protest mit nur einem Athleten vertreten. Das Wetter, heute besonders in der Mitte zunächst Wolkenfelder, im Süden stellenweise Nebel, sonst sonnig, 8 bis 19 Grad. Mach das Massenmedium. Dum, dum, dum. Mach das Massenmedium. Dum, dum, dum. auf die junge Welt. Die Tageszeitung kommt am heutigen Samstag in ihrer Samstag-Sonntag-Ausgabe, 8. 9. März 2014, mit dem Thema Der Kampf ist nicht gewonnen, Frauenrechte an die Kioske und ins Internet. Die Rechte der Frauen müssen auf der Straße erkämpft werden. Daran hat sich seit über 100 Jahren nichts geändert. Ging es Clara Zetkin und Rosa Luxemburg noch um das Wahlrecht, sind die Probleme heute anders. Der Prozess der Emanzipation dauert an. Gleichstellung ist längst nicht verankert. Allzu oft wird mit hohler Begrifflichkeit hantiert, die reale Diskriminierung kleingeredet. Der Internationale Frauentag darf nicht zum Ritual verkommen und bürgerlicher Reaktion überlassen werden. Klar, immer mehr Frauen sind in Deutschland berufstätig. Doch, zu welchem Preis? Prekäre Beschäftigung, Minijobs, patriarchalische Hierarchien, das ist die alltägliche Ausbeutung der Frauen. Das ist die tägliche Ausbeutung, der Frauen auch unterworfen sind. Ein verfestigtes Gefüge, an dem nicht nur gerüttelt werden muss, es sollte endlich einstürzen. Eine am Freitag veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der IG Metall besagt, 78% der Befragten bejahen, dass Frauen nicht voll und ganz gleichgestellt sind. Der hohe Beschäftigungsgrad der Frauen in Deutschland ist ein Bluff, erklärte das IG Metall-Vorstandsmitglied Christiane Benner. Erschreckender noch sind die Ergebnisse einer aktuellen EU-Studie. Ein Drittel aller Frauen in der EU hat demzufolge seit ihrer Jugend mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes beklagt zudem die katastrophale Rechtslage, vor allem bei sexualisierter Gewalt in Deutschland. Weniger als 1% der Täter werde verurteilt. Millionen von Mädchen und Frauen weltweit können nicht selbst über ihre Sexualität, über Verhütung und Fortpflanzung bestimmen. Ausgehebelt ist ein grundlegendes Menschenrecht, die Unterdrückung allgegenwärtig. Ein breites Bündnis ruft für den heutigen 8. März um 13 Uhr zur Demonstration in Berlin-Gesundbrunnen auf. Die beteiligten Initiativen wollen eine neue feministische Offensive organisieren. Das ist bitter nötig, denn der Frauentag muss mit Leben erfüllt werden. Nur so lässt sich überwinden, was allzu viele für selbstverständliche Gegebenheit halten. Thema Asylrecht weiter ausgehöhlt, jeder dritte Flüchtling in Deutschland kommt aus einem anderen EU-Staat. Das Dublin-System erweist sich als unmenschlich, schreibt die junge Welt. Hoy, un Niemandsland de Mujeres, en Contrabanda FM. Widerstand gegen Mietenpolitik. Berlin-Neuköllner Bündnis will ein Verbot von diesen fürchterlichen Luxusmodernisierungen. Ein Hebel, um die Gentrifizierung großer Stadtteile voranzutreiben. Dann Bochumer Psychologen untersuchten die berufsbezogene Persönlichkeit bei Erwerbslosen und Beschäftigten in Bayern. Ihr Fazit, Hartz-IV-Bezieher sind nicht faul. Die werden ja oft von rechten Politikern als faul beschimpft. Die wollten nicht arbeiten. Die Studie beweist, es ist nicht der Fall. Thema Unterweisen, Übergabe einiger im Kolonialkrieg geraubter Gebeine an Namibia, Nachkommen der Opfer und afrodeutsche Aktivisten sind nicht zur sogenannten Zeremonie eingeladen. Linkspartei verkommt immer mehr zum Selbstzweck. In Hamburg sind mehrere junge Mitglieder ausgetreten. Sie lehnen den reformistischen Kurs ab. Dazu gibt es ein Gespräch mit Christine Bernholz heute in der Jungen Welt. Dann geht es um das Thema Sanktionen gegen Moskau wegen der Ukraine-Krise. Sanktionen gegen Moskau bedrohen das Geschäft. Deutsche Wirtschaftslobbyisten kritisieren EU-Politik und warnen vor Gegenmaßnahmen Russlands. Ja, wenn es denen an die Geldbörsen geht, an die Geldbeutel, dann rudern die ganz ordentlich zurück. Und es ist ja bekannt, dass sie mit jeder Diktatur gut auskommen, solange die Geschäfte gut laufen. Venezuela, Polizist und Motorradkurier von Heckenschützen ermordet. Generalstaatsanwältin spricht von Krieg der vierten Generation. Das sieht nicht gut aus in Venezuela. Eine Wahl wird unserem Land nicht helfen. Dem Assyrien, viele Frauen arbeiten in Komitees mit, die lokale Waffenstillstände aushandeln. Dazu bringt die junge Welt ein Gespräch mit Frau Muna Ghanem aus Syrien. Deutsche Supermarktketten profitieren von der Ausbeutung von Frauen. Dazu ein Gespräch mit Sandra Dusch-Silva. Wir wollen wissen, woher beziehen wir unsere Produkte. Heißhunger auf Krieg. Ein Kommentar von Mumia Abu Jamal, der sitzt in den USA seit Jahrzehnten im Todeskorridor und wartet auf seine Hinrichtung. Den Präsidenten verlangt es nach Ruhm, die Politiker nach Blutgeld, schreibt Mumia Abu Jamal. In den USA läuft derzeit auf allen Kanälen Kriegspropaganda. Mir kommt das vor wie ein Film, den ich schon 100-mal gesehen habe, dessen Drehbuch ich deshalb schon auswendig kenne und bei dem ich voraussagen kann, was in der nächsten Szene passiert. Prompt nehmen die Medien in ihrer krankhaften Gier nach hohen Einschaltquoten wieder einmal einen bestimmten Menschen als Feind ins Fadenkreuz und verteufeln ihn als die neueste Verkörperung von Adolf Hitler. Passend dazu führen uns diverse Politiker in der nächsten Szene ihre geheuchelte, ungeheure Empörung vor und fordern mit gespielter Dramatik, es sei nun höchste Zeit zu handeln. Binnen kurzem werden entsprechende Resolutionen durchgepeitscht und als nächstes sehen wir, wie Kampfjets in den Himmel aufsteigen. Den Präsidenten verlangt es nach Ruhm, während es seine Politikerkollegen nach Blutgeld verlangt, nach Profiten aus dem wachstumsträchtigen Markt der Rüstungsindustrie. Die ganze Kriegsrhetorik dient einzig und allein dem Zweck, den Waffenschmieden noch mehr Geld in ihre Kassen zu schaufeln. Und basta. Bereits vor mehr als anderthalb Jahrhunderten merkte der französische Publizist und Politikwissenschaftler Alexis de Tocqueville in seinem Meisterwerk über die Demokratie in Amerika an, der US-Bürger kenne keine höhere Profession als die des Politikers, denn schließlich sei sie auch die einträglichste. Zum Beweis braucht man sich nur den US-Kongress mit all seinen Milliardären anzuschauen und ihrem unersättlichen Heißhunger auf Geld, Geld und noch mehr Geld. Geld aus dem Geschäft mit dem Tod. Das war ein Kommentar von Herrn Mumia Abu Jamal, veröffentlicht heute in der Jungen Welt. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Presse, Thema Ausland. Es geht ja um den Applaus für die falsche Seite. Da gibt es noch einen Kommentar zum Thema Indien. Studenten drohte Gefängnis, weil sie beim Cricket für Pakistan jubelten. Niemandsland. Das erinnert mich an eine Szene in einem Spiel 94 FM. Von Real Madrid gegen Barça in den 50er Jahren. Freitag von 16. Da wurde ein Fan von der Geheimpolizei gewürgt und verhaftet und abgeschleppt, weil er nicht gejubelt hat, als Real Madrid ein Tor geschossen hat. Und Geschichte interessiert. Er ist einfach sitzen geblieben inmitten der jubelnden Leute und hat nichts gemacht. Dann hat die Geheimpolizei sich ihn gepackt und hat gefragt, warum er nicht jubelt. Musik. Er hat gefragt, wo das Verbrechen wäre. Und man hat ihm gesagt, er freue sich nicht. Und dafür wurde er verhaftet. Da hat sich in anderen Diktaturen bis heute nichts geändert. Wie gesagt, in Pakistan ist dieser Mann verhaftet worden. Niemandsland, un programma in Alemania, da Radio Contrabanda 91.4 FM. Bilbao, Bilbao, Bilbao war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Da gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne. Und was die Welt ihr eigen nennt. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Brenn die Nacken waren, wo man saß. Auf dem Tanzboden, da wuchs das Gras. Und der rote Mond schien durch das Dach. Und eine Musik war da, da wurde was geboten für sein Geld. Ach Joe, Joe, mach doch noch einmal diese Musik von damals nach. Alto. Betont. Alte Villebau, mich hat er nie erschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen so was grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste. Auf der Welt. Das hat die gute Ute Lemper vergessen zu singen, beziehungsweise das hat unsere Maschine hier geschluckt. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Niemandsland, 91.4 FM, bei Contrabanda. Samstag, 8. März, Internationaler Kampftag der Frauen. Hallo Werner, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Also über Frauen brauchen wir nicht mehr zu reden, oder? Über Frauen muss man eigentlich immer reden. Braucht man immer zu reden, aber... Vor allem reden die ja selber viel, um mal wieder so ein machistisches oder Ding ins Spiel zu bringen. Ne? Ein Mann, ein Wort... Eine Frau, ein Wörterbuch. Ho, ho, ho. Männer sind kurz angebunden. Männer blicken verschwiegen zum Horizont, pressen die Kinnmuskeln aufeinander und sagen nur, Baby, frag nicht so viel. Und reiten dann einsam neuen Horizonten und Abenteuern zu, genau, um gegen andere Männer, die noch böser sind, als man selbst zu kämpfen. Das genau ist die Männerwelt. Erinnerst du dich an den Film Spiel mir das Lied vom Tod? Aber hallo. Wo sich am Anfang, am Ende dann verabschiedet Jason Roberts von, wer war's? Claudia Cardinale, glaube ich, ja. Und sie gucken sich tief in die Augen. Und sie hofft natürlich, dass er da bleibt und traut sich aber nicht, das auszusprechen. Sie sehen sich an und er sagt dann, ich zieh weiter, ich muss weiter. Und schon ist er fast zur Türe draußen, ruft sie ihm hinterher, ich werde immer auf dich warten. Dann dreht er sich noch einmal um zu ihr und sagt, einer wartet immer. Ja, so sieht's aus. Gut, also, erzähl mal, was hast du noch? Also noch eine Sache, ja? Zu diesem Thema da, Frauen, internationaler Kampftag der Frauenklasse und 8. März, ich weiß nicht, jetzt, weil ich jetzt erst komme, ob das angesprochen wurde oder nicht, wie ich jetzt hierher kam, waren natürlich auch Frauen auf der Straße, aber keine Demonstration, also vielleicht gibt es sie noch irgendwann heute Nachmittag, aber im Moment alles wie immer, Shopping gehen, 95% sind Touristen. Und man könnte also meinen, alles ist in Ordnung. Und also ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist auch, dass eben die Frauenbewegung ist irgendwie der Saft raus. Ja, zwar gibt's noch Aktivitäten und so, aber das ist mein Eindruck. Ich hoffe, ich irre mich. Aber wie man sieht, gibt's noch Gründe, da weiterzumachen in diesem Kampf. Gewalt gegen Frauen geht weiter in Spanien, allein in Spanien. Jedes Jahr ungefähr 50 tote Frauen, die totgeschlagen wurden von ihren Freunden oder Ehemännern oder Ex-Ehemännern. Also da ist immer noch was zu tun, nicht wahr? Und dann die letzten Untersuchungen, Lohndiskriminierung, dass eben Frauen für die gleiche Arbeit im Durchschnitt, wohl gesagt, im Durchschnitt 2/3 nur des Lohns bekommen, die Männer bekommen. Und jetzt könnte man sagen, ja, die dürfen ja jetzt heute wählen, die Frauen, ne? Aber wenn man nicht aufpasst, ja, wenn man nachlässt, dann, wer weiß, in ein paar Jahren wird vielleicht das Frauenwahlrecht wieder in Frage gestellt. Ne? Also so Leute innerhalb hier in Spanien von der PP zum Beispiel, die sieht man jetzt mit dem Recht auf Abtreibung und diesen Sachen, was sie da vorhaben, vielleicht fällt es denen auch wieder ein irgendwann. Kommen wir gleich zum Thema Kultur, kommen wir zum Thema Kino. Du hast gerade etwas gesagt von einem Film, der Oh Boy heißt. Wir hören mal in den Trailer rein und dann kannst du dazu etwas erklären. Oh Boy. Kaffee zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 € bitte. 3,40 € für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Wegen der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm? Idiot. Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen, Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Ich gebe den Tipp. Schneide dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Pegida oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Hm. Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für 2 € extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Mhm. Dann haben wir Sojamilch. Bitte nicht. Klang ja recht flott alles. Oh boy. Mit Tom Schilling. In Deutschland schon länger im Kino angelaufen. Ja, und jetzt hier in Spanien seit gestern oder vorgestern. Das ist jetzt der zweite Film aus Deutschland, der hier in den großen Kinos kommt. Vor einer Woche schon wurde hier zum ersten Mal dann Kenos Queda, was bleibt, gebracht in den großen Kinos und jetzt auch Oh Boy. Und die erste Szene, die du eingespielt hast, ist also ein Café. Das ist eines der Probleme des Hauptdarstellers, der, dass er eben gerne Alkohol getrunken hat. Jetzt versucht er da wegzukommen damit und versucht dann nicht einen Kaffee zu bestellen, aber selbst da hat er Schwierigkeiten. Also das ist so ein ausgeflippter Typ, so ein Anti-Held, ja, glaube ich, etwas über 30 Jahre alt. Die Freundin hat von ihm die Schnauze voll, dann der Vater, was er immer vom Vater erlebt oder mitgekriegt hat, totale Geringschätzung. Der Psychologe sagt, er ist emotional unstabil und das ist dieser Anti-Held, der da jetzt 24 Stunden durch Berlin vagabundiert. Und also der Film ist von Jan-Ole Gerster, der, also ich kannte den Namen nicht, aber der sagt, dass die Leute, die ihn beim Filmemachen am meisten beeinflusst haben, Jean-Luc Godard sind, Woody Allen, Martin Scorsese und Jim Jarmusch. Also schon das verspricht eigentlich, dass das ein guter Film ist. Ne? Und dieser Film will also nicht jetzt tiefschürfig da Belehrungen anstellen, sondern zeigt einfach, was dieser Typ geht, wie es dem geht, wie er da durchs Leben tingelt. Und dann ist es dem Zuschauer überlassen, da seine Schlüsse draus zu ziehen und das zu interpretieren. Und also dieser Film hat jetzt bekommen La Mejor Película in La Última Edición de los Lola Awards. Das sind die Preise der Deutschen Akademie. Und die sagen also, das sehr gelungene Darstellung, ne, zwischen diesen Gegensätzen, dieser Dichotomie zwischen Utopie auf der einen Seite und eben der Realität des Lebens, des Alltags auf der anderen Seite. Und eine effiziente Mischung zwischen Komödie und Drama, also ist nicht klar, Komödie mit dramatischen Momenten oder Drama mit komischen Elementen. Ja, mich hat's auch gewundert. Ich habe die Kritik in El País gelesen diese Woche und die war so positiv, dass ich mir gedacht habe, hallo, hallo, ist ja selten, dass ein deutscher Film in die großen Kinos kommt, hier in Spanien, da muss ja schon viel passieren, und dass der dann auch noch lobend oder so lobend erwähnt wird. Das war erstaunlich. Nagadev. Nagadev, Niemand Slice, Barcelona. Naga Aferi, Gedalagis. Program Binyunko Ideglu Besburekefi, Barcelona, FM Contrabando, Place Real. E nerno trop de un coup de glu gagni. Wer hat die Sprache erkannt? Du weißt es. Ich habe wieder nicht hingehört. Mach nochmal. Nee, zweimal hintereinander, ist doof. Das war Wolof, man muss da hinhören. Wolof, das war unser Freund, der hier auch bei Contrabanda. In den Räumen, in den Studioräumen, hat er eine Werkstatt und produziert da herrliche Sandbilder mit sehr schönen, wunderschönen Motiven aus seiner Heimat, dem Senegal. Da sieht man tanzende Frauen, da sieht man hüpfende Männer, da sieht man speerwerfende Krieger und auch den einen oder anderen Elefanten kann man da bewundern unter einer Palme oder vor einer sandigen Hügellandschaft. Kunst aus dem Senegal kann man hier unten an den Ramblas kaufen. Da sitzt unser Freund und verkauft da seine Bilder und wir wünschen ihm viel Erfolg. Ja, politische Themen hatten wir schon einiges angesprochen im Katastrophenblock. Ich weiß nicht, ob du da noch was auf dem Herzen hast, dann kannst du es jetzt loswerden. Die Hörer warten ja darauf, dass also, wir weise Worte sprechen zum Weltgeschehen. Und zum das alles loszuwerden in 15 Minuten ist natürlich sehr schwierig. Aber wo du vorher zitiert hast, dass die da, wo war es, in Bangladesch oder so beim Cricket? Pakistan. Pakistan falsch applaudiert haben oder... Wenn Madrid gegen Barca gewinnt, nicht zu klatschen, dass das gefährlich ist. Also diese Gefahren, die gehen nicht nur uns an, sondern auch die auf der sozialen Leiter weiter oben stehen. Die müssen da auch aufpassen. Unser Freund Putin zum Beispiel, ja. Auf der einen Seite wurde er jetzt nominiert für einen Friedensnobelpreis, ne? Ein Beifall, wenn du gerade zur Hand hast. Und Kissinger, und in dieser Tradition wird er jetzt also auch vorgeschlagen. Aber auf der anderen Seite lauert die Gefahr. Was ist nämlich passiert? Wegen den Drohungen der Intervention und der Krim-Halbinsel und so, droht jetzt die neue ukrainische Regierung, dass die bei der nächsten Auflage von Eurovision die Ukraine ihre 12 Stimmen nicht Russland geben wird. Ne? Also da muss man das natürlich auch mitdenken, ja, bei diesem Konflikt. Der Konflikt ist hochgeschaukelt, aber die Londoner City Manager, die wiegeln ab, die haben kein Interesse. Die deutschen Banken, die deutsche Großindustrie hat auch kein Interesse an einem Konflikt mit Russland. Die wollen in Ruhe ihre Geschäfte weitermachen und wollen nicht, dass da jetzt so eine Art Libyen oder die Irak-Masche oder diese ganzen Angriffskriege, die die NATO die letzten Jahre und Jahrzehnte durchgezogen hat. Nach diesem Strickmuster wird das in der Ukraine nicht laufen. Das ist kein kleines Land, das man straflos kaputtbomben kann und dann ein Regime einsetzen kann, das einem willfährig ist, sondern das ist ein Riesenbrocken, und den Kandidaten nicht so klein bomben, wie man das zum Beispiel mit Libyen gemacht hat oder mit dem Irak oder mit Afghanistan oder mit vielen, vielen anderen Ländern. Das ist ein dicker Brocken, da traut man sich erstmal nicht ran, hat auch gar nicht so ein großes Interesse. Die Russen tun meiner Meinung nach das Logische für eine Macht von ihrer Größe. Die annektieren einfach den Teil des Landes, wo die meisten ihrer Leute leben, wo sie ihre Militärbasis haben, denn die wissen, sobald die Ukraine zum Westen ist, haben sie die nächste NATO-Militärbasis in 2-3 Jahren vor der Haustür. Da kann man die Uhr nachstellen und das weiß jeder und dieses ganze Geheuchel um Demokratie für die armen Ukrainer, das ist eigentlich ein Lacher für politische Analphabeten, das ist meine Meinung. Denn es geht nicht darum, den Menschen da zu helfen. Die helfen ja noch nicht mal hier den Leuten. Das heißt, was soll man denn erwarten von Politikern und Militärführern von der NATO, die hier die Leute in den Dreck stoßen, die hier Hungerlöhne zahlen lassen an ihre Angestellten, die hier uns bespitzeln und ausbeuten. Soll man von denen erwarten, dass sie nun der Ukraine helfen und den Menschen der Demokratie bringen? Wer so naiv und dumm ist, den kann ich nur bedauern. Noch ein anderes Problem ist natürlich der Ukraine helfen. Was ist das? Wer ist das, die Ukraine? Ja? Also du hast es aber von außen beleuchtet, ne? Aber innerhalb der Ukraine selber ist das Hauptproblem eigentlich, ja? Also ist super klar, innerhalb von dem, was man Opposition nennt, die, wenn man das mal so sagen will, die Demokraten und die Liberalen, die den Janukowitsch da weghaben wollten, vielleicht sind sie immer noch in der Mehrheit gegenüber der anderen, dem Rest dieser Opposition, die Nazis sind. Nazis, ja. Und mein Eindruck ist, dass die sogenannte demokratische Opposition immer weniger zu melden hat und diese extreme Rechte, diese Nationalisten immer stärker werden. Also die stellen jetzt zum Beispiel schon Kontingente auf und wollen die auf die Krim schicken, um dort das Vaterland zu verteidigen gegen Russland. Ja. Antisemiten, Nationalisten, Nazis, wie sie im Buche stehen. Ja. Und auf der anderen Seite also Russland, der Einfluss von Russland in der Ostukraine und natürlich auf der Krim, das sind auch im Grunde Vaterlandsverteidiger, ja, die werden natürlich von vielen immer noch als Kommunisten, als Stalinisten bezeichnet, ja, aber das sind genauso Patrioten in Anführungszeichen wie die anderen, ja, und deshalb erwarte ich da alles, halte ich alles für möglich, was da jetzt in nächster Zeit passieren wird. Wir hatten uns ja auch gefragt, was gibt es da zu holen? Strategisch ist die Ukraine natürlich sehr wichtig für die NATO, um dann von unten nochmal Militärbasen gegen Russland und in Richtung China aufzubauen. Das ist schon mal klar. Zum anderen wissen wir noch nicht, welche Bodenschätze da entdeckt wurden und was da in den nächsten Jahrzehnten abgebaut werden kann. Da haben bestimmt schon irgendwelche Weltraumteleskope unter dem Erdboden Sensoren allerlei Ölblasen oder sonst welche Vorkommen entdeckt, von denen vielleicht Putin noch gar keine Ahnung hat, wer weiß. Jedenfalls, es geht da immer um die Frage, was können wir da rausholen, was können wir abschleppen und wie können wir unseren Machtbereich erweitern. Es ist ein Machtspiel und mehr nicht. Solange die Menschen nicht selber sich verbrüdern und ihr Schicksal in die Hände nehmen und eine andere Art von Welt, Staat oder wie man es nennen soll, Zusammenleben organisieren, werden diese gefräßigen, nimmersatten Klicken sich immer weiter um den Globus fressen und erst Halt machen, wenn wirklich alles kahl gefressen und zerstört ist. Das ist unsere bescheidene, beziehungsweise meine bescheidene, sehr pessimistische Ansicht von dem Weltsystem, von diesem gefräßigen Raubtierkapitalismus, in dem wir so schrecklich verdammt sind, alle zu leben. Heute ist der Internationale Frauentag. 8. März 2014. Da sollten wir noch ein Lied spielen. Ein Lied von der Gruppe Die Heiterkeit. Wir hatten ja schon ein paar Neuverstellungen heute hier im Niemandsland, musikalisch. Wir hatten Frau Andrea Schröder vorgestellt, die Berlinerin, geboren im Wedding. Wer die noch nicht kennt, der darf sich freuen. Denn wer bedauert es nicht, dass Nico oder Patti Smith so einsam dastehen, musikalisch. Und sie haben jetzt eine Schwester bekommen, eine ganz junge. Andrea Schröder, wir hatten den David Bowie Coversong gespielt, Helden, und dieses herrliche Lied Ghosts of Berlin. Eine andere Gruppe, die auch kein Kleinkaliber mehr ist, ist die Gruppe Die Heiterkeit. Das ist bester Frauen-Postrock. Hören wir uns das Lied an, Kapitän, Die Heiterkeit. Thank you. Ja, wir haben nur noch ein paar Minuten. Die Sendung ist gleich vorbei. Die Studiouhr, die denken wir uns immer. Das ist auf der Studiouhr. Es ist 3:03. Wir müssen Tschüss sagen. Also auf meiner, die geht ein bisschen genauer, ist es erst 51, 11.51 Uhr. Aber gut, also gefühlte ist noch Zeit. Zeit, einen Film anzukündigen. Schnell. Und zwar auch noch nicht aufgeführt hier in Spanien, aber im Gegensatz zu den beiden anderen Filmen, die wir vorher erwähnt haben, ist dieser Film gratis. Aha. Der heißt Adopted. Und läuft nächste Woche Dienstag am 11. März um 19 Uhr, wo im Ateneo Barcelonés, Canuda Nummer 6 ist der, und da eben Originalversion Deutsch, aber mit spanischen Untertiteln, Eintritt frei. Und einen Tag später läuft er nochmal im Goethe-Institut am Mittwoch, 12. März um 19.30 Uhr. Und dort ebenfalls Originalversion, aber mit deutschen Untertiteln. Wäre also vielleicht interessant für fortgeschrittene Deutschlerner. Jedenfalls Dokumentarfilm über interkulturellen Austausch, aber eine ganz andere, eine sehr ungewöhnliche Art von interkulturellem Austausch. Auf die Initiative einer deutschen Künstlerin adoptieren afrikanische Großfamilien, adoptieren europäische Erwachsene. Erwachsene, die von ihren eigenen Familien entfremdet sind. Ja. Und da, also dieser Film wurde produziert von Gudrun Whitlock und Ruven Rech in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Accra. Also Europäer werden von afrikanischen Großfamilien adoptiert. Das ist doch interessant. Tolle Idee. Jo, wir müssen raus. Dann alles Gute, schönes Wochenende allen Hörerinnen und Hörern, dir auch. Und bis nächste Woche. Nächste Woche werden wir wieder von Anfang an das normale Niemandsland haben. Jo, tschüss. Ciao, bis zum 15. März. Abur. Aktivitäten hier zum Frauentag in Barcelona heute am 8. März. Da gibt es um 14 Uhr Mercadillo. Da gibt es einen kleinen Markt. Und es geht darum, die Streikkasse der Arbeiter von Panrico ein bisschen zu füllen. Jornada de Lucha steht hier, Kampftag den Frauen und Männer natürlich. Das alles im Casal del Barri Pou de la Figuera in San Pedro Mespas 70, hier im Zentrum in der Ciudad Bella in Barcelona. Und dann gibt es um 18.30 Uhr eine Demo. Alle raus zur Demo, heißt es dann. Tschüss, agur. Ist, was du kriegst, ist fast wie neu, war noch nicht mehr ganz so knitterfrei. Ist nicht kompliziert, oft und gerne unrasiert, noch kein Muskelmann, aber sonst ist alles drum und dran. Doch suchst du beim Schnäppchenjagen einen zum Päckchen tragen, klopfst du besser nicht bei. Unter gepackten Männern von Kaufhauskabinen, Tütenhüter, wirst du ihn nie sehen. Bist du gepackte Männer, die da Däumchen drehen, dann Süße, nimm ein von denen. Möchtest du nur edle Schuhe an seinen Füßen sehen, kriegt ihr Stress im Paarbetriebssystem. Suchst du einen Mann, wen man ausstaffieren kann, weil du's gerne hast, wenn er gut zu deinen Tapeten passt. Nimm einen aus dem Lager, der Ja- und Amen-Sager, aber mach nicht halt bei ihm. Unter gepackten Männern, vor Kaufpostkabinen, aus Tütenhütern, wirst du ihn nie sehen. Machst du gepackte Männer mit Kuschfaktor 10, zum Schluss im Schlussverkauf bei Fuß. Unter gepackten Männern, vor Kaufhauskabinen, als Tütenhüter, da wirst du ihn nie sehen. Machst du gepackte Männer zum Schaulaufen gehen, dann Süße, nimm einen von denen. Ich fürchte, das wird nix mit euch. Du brauchst einen gut dressierten Mann. Schau, schau mal an, schau mal an, schau mal an. Ich denk, der Trend geht ganz gezielt zum gepackten Mann. Tja, wenn solche Schleimer nach Washington kriechen, dann kann man noch mehr ausbekommen.